dagegen war es natürlich bei uns ein bisschen zahmer und ein bisschen friedfertiger und ein bisschen friedlicher. Gut, ich habe nie Verständnis gehabt für diese Diskussion zu unterscheiden zwischen Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen. Wir haben also keine Autos angezündet und keine Scheiben eingeschmissen, sondern uns bemüht, unseren Protest natürlich friedlich und gewaltlos vorzubringen. Aber der Protest war der gleiche wie in Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg. Es ging einfach darum zu sagen, jetzt müssen diese verkrusteten Strukturen aufgebrochen werden. Jetzt müssen wir uns auch mit der Vergangenheit unserer Elterngeneration beschäftigen. All das, was vorher unter der Decke gehalten wurde, das kam jetzt endlich hoch. Wir haben einmal eine Galeriezelle gegründet, heute ein immer noch bestehender Jugendclub, mittlerweile mehr im grünen Chaos versunken, aber es gibt ihn noch. Wir haben einen eigenen Kindergarten, das Freie Kinderhaus, gegründet. Wir haben gegen den sowjetischen Einmarsch in der Tschechoslowakei protestiert, indem wir Friedrich List, der da auf seinem Denkmal steht, vor dem Bahnhof eine tschechoslowakische Fahne in die Hand gedrückt haben. Man hat natürlich auch seine Utopien und Visionen gehabt, aber man hat auch immer überlegt, wie kann ich konkret vor Ort etwas ändern, einen neuen Kindergarten gründen, nicht, in dem es keine starren Öffnungszeiten gibt, einen Club zu einem politischen Treffpunkt zu machen, dort zu diskutieren. All diese Dinge waren eben wichtig, dass man das, was man wollte, auch in die Tat umsetzte im Kleinen. Und in Tübingen war das immer so und auch in Reutlingen. In Tübingen gab es ja mehr Demonstrationen. Dort gab es auch immer besonnene Polizeibeamte, die dann immer mit den Rädelsführern verhandelt haben und dann auch immer einen friedlichen Ausgang einer solchen Demonstration herbeigeführt haben. Tübingen hat sich damals nicht als Provinz betrachtet, aber es war vielleicht doch schon eine. Ja, man hat es beobachtet, im Grunde genommen mit dem Willen und der Bereitschaft zur Nachahmung, aber auch der Umsetzung auf die hiesigen Verhältnisse. Also das Eigentum ist dem Schwaben heilig. Man hätte ja den Daimler, den man angezündet hätte vielleicht, das hätte ja auch der eines Kommilitonen sein können, der mitdemonstrierte, weil auch das war durchaus möglich. So wie alle anderen wahrscheinlich auch, dass dieser Vietnamkrieg etwas ganz Furchtbares war, der nie zu gewinnen war. Man hat natürlich auch sympathisiert mit der vietnamesischen Befreiungsbewegung. Da trat dann mehr in den Hintergrund, dass es sich da um Kommunisten handelte. Also ich kann mich gut erinnern, dass auch immer Ho, Ho, Ho Chi Minh gerufen wurde. Wir sind trotzdem auf die Straße gegangen, weil wir es als großes Unrecht betrachteten, dass nach der Ablösung der französischen Kolonialherrschaft da nun im Grunde genommen ein Marionettenregime der Amerikaner regieren sollte. Ja, das war ein Gefühl der Ohnmacht, aber auch der Wut. Ja, und es kamen ja viele Menschen aus der Tschechoslowakei damals, auch gerade nach Reutlingen und nach Tübingen, die praktisch emigrieren mussten oder emigriert sind. Und mit denen, gerade in der Künstlerszene, hat man dort intensiv sich informiert und intensiv über diese Vision gesprochen, die diese hatten von einem, wie es so schön heißt, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Ja. Wobei wir uns darüber immer schon gewundert haben, weil es eigentlich hätte immer haben müssen, ein solches Antlitz, wenn es ihn denn gibt. Also wenn es das nicht gegeben hätte, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht für Politik interessieren, zumindest nicht so intensiv, und dann hätte ich ja auch nicht mich so reingekniet in der Politik. Aber 68 hat mir gezeigt, dass man, wenn man etwas verändern will, dass man sich langfristig engagieren muss, dass man dann auch bereit sein muss, Niederlagen hinzunehmen und trotzdem immer wieder versuchen muss, seinen Zielen näher zu kommen.